Kundgabe 7717. Empfangen am 1.10.1960. Der Weg zum Kreuz muss eingeschlagen werden. Alle kehret ihr wieder zur himmlischen Heimat zurück. Alle werdet ihr wieder von meinen Vaterarmen umfangen. Und alle werdet ihr unermesslich selig sein. Dies ist euch gewiss, die ihr im Fleisch, auf dieser Erde oder auch im jenseitigen Reich noch unvollendet seid. Denn einmal wird die Zeit kommen, wo euer Herz Liebe durchglüht ist und dem Vaterherzen entgegendrängt. Und dann habe ich mein Ziel erreicht, das ich mir setzte bei der Erschaffung der Geister. Und wenn nur meine Liebe ausschlaggebend wäre, dann würden euch alle schon lange die himmlischen Gefilde aufgenommen haben. Denn ich sehne mich nach meinen Kindern und ich möchte sie unermesslich beseligen. Aber meine Liebe kann nicht handeln wider mein Gesetz von Ewigkeit. Und dieses fordert die freiwillige Rückkehr des Wesenhaften, das von mir einst ausgegangen war und sich auch im freien Willen von mir entfernt hatte. Und so ist der Weg zur Höhe für euch Menschen, die ihr die einst gefallenen Urgeister seid, von ganz verschieden langer Dauer. Er kann in kurzer Zeit zurückgelegt werden, er kann aber auch Ewigkeiten erfordern. Er kann mehrere Entwicklungsperioden benötigen und für euch auch endlos lange Zeiten in Qual und Gebundenheit bedeuten. Aber ihr erreichet einmal euer Ziel. Ihr wisset als Mensch nicht um den qualvollen Zustand der Gebundenheit. Ich aber weiß darum, und ich liebe euch und möchte euch gern die Qual ersparen, auf dass ihr nicht wieder in den gleichen Zustand zurücksinket, den ihr als Mensch schon lange überwunden habt. Darum biete ich selbst mich euch als Führer an auf eurem Erdenlebenswege. Darum geselle ich mich euch zu auf dem Pilgerpfad, um euch den kürzesten Weg zu zeigen, der zur Höhe führt. Und dieser Weg führt zum Kreuz. Der Weg zur Höhe führt zu Jesus Christus. Und wer diesen Weg geht, der gelangt ganz sicher zu mir zurück ins Vaterhaus, weil Jesus Christus und ich eins ist. Weil ihr mich selbst anerkennet, wenn ihr ihn und sein Erlösungswerk anerkennt und also euch von ihm erlösen lasset, der für euch die Schuld des einstigen Abfalls von mir getilgt hat. Dieser Weg muss auf Erden oder auch im Jenseits unwiderruflich beschritten werden, der Weg zum Kreuz, weil dann auch meine Liebe wieder tätig werden kann, die um der Gerechtigkeit willen zurücktreten musste, als ihr gefallen seid. Der Gerechtigkeit aber ist Genüge getan worden durch den Menschen Jesus, indem ich selbst mich verkörpert habe. Meine Liebe also hat den Ausgleich geschaffen, es ist nicht die Gerechtigkeit ausgeschaltet worden, denn ich nahm als Mensch ein Übermaß von Leiden und Schmerzen auf mich als Sühneopfer für die große Schuld, die euer Abfall von mir einst gewesen ist. Aber euer Wille muss dieses Sühneopfer nun auch annehmen. Euer Wille muss die Vergebung der Schuld bewusst erbitten. Ihr müsstet euch selbst also schuldig bekennen unter dem Kreuz. Ihr müsstet im freien Willen den göttlichen Erlöser, Jesus Christus, anrufen, um Vergebung der Sündenschuld, um sein Erbarmen und seine Gnade. Ihr müsstet den Weg zum Kreuz nehmen. Und dann kann meine Liebe euch wieder erfassen, denn ihr erkennet mich selbst dann an, dem ihr einstens eure Anerkennung verweigertet. Denn er und ich sind eins. Ich selbst habe euch am Kreuz erlöst, von Sünde und Tod, im Menschen Jesus. Und habt ihr einmal diesen Weg zum Kreuz eingeschlagen, dann ist auch euer Erdengang vollendet. Dann ist die Entwicklungsstufe erreicht, die euch den Eingang ins geistige Reich sichert. Dann brauchet ihr einen nochmaligen Gang durch die Erdschöpfung nicht mehr zu fürchten. Dann könnet ihr im geistigen Reich immer höher steigen. Meine Liebe wird euch ziehen und eure Liebe zu mir wird immer stärker werden. Vater und Kind werden sich zusammenschließen und die Seligkeiten werden unbegrenzt sein, die ich meinen Kindern bereite, weil auch meine Liebe unbegrenzt ist und sich ewiglich verschenken will. Amen.